Ein Vorfall, zwei Geschichten. Was ist passiert, sodass die Deutsche Welle nicht mehr im Besitz der Aufzeichnung des Interviews ist, das der Journalist Michel Friedmann mit dem türkischen Minister für Jugend und Sport Akif Çatay Kilic geführt hat? Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, schilderte in der Regierungspressekonferenz die Sicht der türkischen Seite. Offenbar hatte sich der Büroleiter von Kilic gegenüber dem deutschen Botschafter in der Türkei so geäußert. Er hat nicht bestritten, dass Videomaterial den Weg von einem türkischen Kamerateam hin in die Sphäre des türkischen Sportministers gefunden hat, aber er würde das nicht als Konfiskation bezeichnen. Und so beschrieb Michel Friedmann die Ereignisse am Morgen im Deutschlandfunk. Der türkische Minister hätte lieber auf andere Fragen geantwortet, vermutet er. Während des Interviews merkte man, dass der Minister not amused ist. Not amused, also alles andere als begeistert. Trotzdem, so Friedmann, stellt er weiter die Fragen, die er vorbereitet hat. Zum Beispiel über die Lage der Kurden, die Verfolgung von Journalisten, Lehrern und Richtern, wie man das Öcalan-Problem lösen kann und über den Ausnahmezustand in der Türkei nach dem Putschversuch. Eine Frage habe den Minister offenbar besonders geärgert. Und wir landeten dann auch, ein Stichwort, das ihm überhaupt nicht gepasst hat, bei den Rechten der Frauen, beim Selbstverständnis der Frauen. Wir haben dazu Zitate von Präsident Erdogan formuliert, wo es um die Frage von die Vollständigkeit der Frau, wenn sie keine Kinder hat oder wenn sie Kinder hat, ging. Wir haben über Verhütung gesprochen, dass das Sünde sei und nicht Gottes Wille. Obwohl der Minister not amused gewesen sei, sei das Interview normal verlaufen. Und, so Friedmann, er und sein Team verabschieden sich und stehen auf dem Hof des Ministeriums. Dann kommt der Presseberater von Kilic heraus und fordert von einem türkischen Kameramann die Herausgabe der Aufzeichnung des Interviews, schildert Friedmann den Vorfall. Das Team habe protestiert. This is not allowed. Don't take our material. Das ist nicht erlaubt. Nehmen Sie nicht unser Material. Die Deutsche Welle beschwert sich umgehend beim türkischen Sportministerium und dem Presseamt und verlangt das Material zurück. Bisher ohne Erfolg. In der ARD nennt der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg, die Geschehnisse einen eklatanten Verstoß gegen die Pressefreiheit. Tatsächlich jemandem etwas wegzunehmen, das ist ja auch ein Straftatbestand, das ist mindestens Diebstahl, wenn nicht Nötigung oder noch mehr, das geht nicht, das ist nicht hinnehmbar. Das Telefonat, das der deutsche Botschafter in der Türkei mit dem Büroleiter von Kilic geführt hatte, bezeichnete der Sprecher des Auswärtigen Amtes als konstruktiv. Trotzdem, sowohl er als auch Regierungssprecher Steffen Seibert kritisierten die Vorgänge, sollten sie sich so abgespielt haben, wie von der Deutschen Welle beschrieben. Wäre es ein Fall von zwangsweiser Konfiszierung von Material, dann entspräche das nicht unseren Vorstellungen der Pressefreiheit, sagte Seibert in der Regierungspressekonferenz und fügte hinzu, dass Pressefreiheit nicht verhandelbar sei. Die deutsche Opposition übt dabei Kritik an der deutschen Regierung. So zum Beispiel Tabea Rössner, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Ich erwarte, dass die Bundesregierung sich einschaltet, dass sie auch darauf drängt, dass das Material zurückgegeben wird. Das muss schleunigst passieren. Und auch Sevin Dadelen, Bundestagsabgeordnete der Linken und Mitglied der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, äußert sich empört im Deutschlandfunk. Der Vorfall habe nochmal demonstriert, dass die Öffentlichkeitsarbeit der türkischen Regierung eben im Mafia-Stil passiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfe dazu nicht schweigen. Vor allen Dingen, denn die Deutsche Welle ist ja hier keine normale oder gewöhnliche Medium, sondern es ist eine Ohrfeige auch für die Bundeskanzlerin, weil die Deutsche Welle ist eben kein normaler irgendeiner Sender, sondern es ist der deutsche Auslandssender.